Die koreanischen Sportler, die im Eiskunstlauf-Turnier um den Pokal Milano 2016 teilnahmen, kehrten am 17. November mit dem Zug zurück. Beim Turnier, das vom 10. bis 13. November in Italien stattfand, belegten die koreanischen Eiskunstläufer Ryum Dae-ok und Kim Joo-sik im Doppel der Senioren den ersten Platz und qualifizierten sich für die Teilnahme an der UIP Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2017.